Roll it. Roll it. Ich bin von Kopf bis Fuß in Yeezy Season 1. Mama sagt, ich zieh mich an, als wär ich Vietcong. Jede Woche neue Karre, neue Liaison. Ich nenn sie Cherry, denn die Pussy schmeckt wie Piemont. Kirche 90 Mille Cash in einem Briefkuvert. Steuerfahnen klingelt, als ob ich Bushido wär. Lederbikerjacke, Bad Boy, Roger Klotz. Ich rufe Schüsse auf die Bitches und ich meine keine Wodka-Shots. Immer große Klappe wie ein Schwertfisch. Teenies reichen, wenn die Shin, die sehen Blair Witch. Ja, ich hab ein Fable für das deutsche Vita. Reservier bei Nobuyuki Matsuhisa. 700 Euro Sweater ohne Aufdruck. Wenn ich eines Tages sterbe, dann an Kopfsucht. Checke jeden Morgen Mr. Potter, what's new? Und die Bitch bringt mir Espresso, wie sie Gott schuf. Yeah. Baby, baby, Bitches, ich bin voll Gott, Didi Rolli. Resident Sweet Ballen, so wie Kobe. Sitze auf der Couch, Yeezys auf dem Holztisch. Das ist das Gefühl, wenn Sonny anruft, weil du Gott bist. Bitches, ich bin voll Gott, Didi Rolli. Resident Sweet Ballen, so wie Kobe. Sitze auf der Couch, Yeezys auf dem Holztisch. Das ist das Gefühl, wenn Sonny anruft, weil du Gott bist. Koffer voller High Fashion. Kann mir bitte einer einen lila Schein wechseln? Schnelles Geld verdient sich nicht am Schreibtisch. Baby, ich hab Sidechicks von den Sidechicks. Bitch, ich bin im Tower so wie Donald Trump. Ich renn die Scheiße so wie Forrest Gump. In Saint Laurent, Paris, Five Pocket Jeans. Und die Bitch geht auf die Knie, als wär's ein Gottesdienst. Selbst mein Pyjama ist Designer, das ist Derrick Rose. Wollt die Penner mir erzählen, ihr kennt nicht Derrick Rose. Seht die Bitches durch den Türspion im Glitzerkleid. Und sie werden alle flachgelegt wie Pizzateig. Das hier ist kein Love-Song, ich bin nicht Crack David. Diskutier mit mir nicht über Ästhetik. Heider Ackermann beliefert aus dem Atelier. Und diese Russen-Viber stalken wie der KGB. Baby, baby, Bitches, ich bin voll Gott, Didi Rolli. Resident Sweet Born, so wie Kobe. Sitze auf der Couch, Yeezys auf dem Holztisch. Das ist das Gefühl, wenn Sonny anruft, weil du Gott bist. Bitches, ich bin voll Gott, Didi Rolli. Resident Sweet Born, so wie Kobe. Sitze auf der Couch, Yeezys auf dem Holztisch. Das ist das Gefühl, wenn Sonny anruft, weil du Gott bist.